vielleicht stehst du damit ja weitgehend alleine, aber ich finde das nach wie vor überhaupt nicht anstrengend. Und gut, Giants sind nie begeisterte Anhänger des Viertel-Viertel-Taktes gewesen und sie haben im Zweifelsfall immer noch mal einen Haken mehr geschlagen. Also sie haben ihren Hörern einiges abverlangt, aber sie haben auf der anderen Seite nie mehr vorgetäuscht, als da war. Also keine Klangteppiche ausgelegt oder mit ähnlichem musikalischem Blendwerk hantiert. Mitte der 70er Jahre passierten zwei Dinge. Einmal stieg einer der Brüder aus, Phil, der hatte wohl vom Touren die Nase voll, und zum anderen wechselte die Gruppe das Label. The Glory wohl doch nicht genug Erfolg gehabt. Das Stück gerade Just the Same kam von dem ersten Album in Neuhaus, Freehand, und man hört schon, man hat gehört, Gentle Giant sind erstmal stur bei ihrem Stil geblieben.